Ja, und schon sind wir auf der Sendung. Ihr hört den Gravel-Podcast. Es ist die dritte Ausgabe und wir haben Mittwoch, den 8. April. Und dabei ist mal wieder der Tom. Grüß dich, Tom. Ja, hallo Pascal. Sehr schön. Wir haben es mal wieder geschafft, uns zusammenzufinden zur jetzt dritten Ausgabe. Die erste Ausgabe haben wir hinter uns. Wir haben tolle Resonanz gehabt, wie ich finde. Also, was war deine Resonanz? Ja, also da kamen einige E-Mails, die waren sehr nett, muss ich sagen. Gefiel den Leuten anscheinend. Anscheinend haben wir nicht so viel Schlechtes erzählt oder Uninteressantes. Von daher, also. Nee, das stimmt. Also denke ich, ist gut gelaufen. Finde ich auch, finde ich gut. Wir wurden sogar gefeatured. Hey, einmal Tusch. Wir wurden gefeatured von alteingesessenen, wohlbekannten Velo Home vom Chris. Ich habe es eben schon mal kurz erzählt. Ich habe echt fast einen Lenker gebissen. Also den Velo Home Podcast, den findet ihr übrigens auch einen Link auf der Webseite. Ach, wir haben eine neue Webseite. Ich springe gerade. Wir haben eine neue Webseite, den gravel-podcast.de. Das heißt, ihr findet uns jetzt direkt. Kritik habe ich mir zu Herzen genommen. Wir waren zu versteckt unter Gravel News Unterseite Podcast. Jetzt sind wir direkt zu finden unter gravel-podcast.de. Das ist unter anderem auch ein Verdienst. Also der Letzte, der es gesagt hat, war der Chris vom Velo Home Podcast, den ich immer wieder sehr gerne höre, wenn ich ein paar längere Ausfahrten mache. Ich habe es eben schon mal kurz erzählt. Also auf dem Rad habe ich gesessen, ein Velo Home gehört und während ich radel auf einer langen geraden Strecke durch Köln, natürlich, was ein Zufall, Chris aus Köln, höre ich, wie er sagt, ey, weißt du schon, Chris, es gibt einen neuen Podcast hier über Gravel, ne? Ich sag, oh, interessant, mal hören, wen er jetzt erwähnt. Sagt er, hier habe ich gelesen bei Biking Tom, ich folge dem Biking Tom ja und der hat einen neuen Podcast. Ich sag, ach, ey, cool, der featuret uns jetzt. Und dann sagt er, ja, Mensch, das ist ein Gravel-Podcast. Ja, wie heißt der nochmal? Du kennst das, ne? Wie heißt der nochmal? Komm, wir googeln mal kurz. Mist, ich finde den nicht. Und ich auf der Straße, ich so, ah, beiß den Lenker. Ich so, ey, Leute, das kann jetzt nicht wahr sein. Ne? Und dann findet er den und sagt, ja, da habe ich es hier unter Gravel-News. Und ja, der ist doch von dem, ja, wie heißt der noch gleich? Weißt du es noch, wie der heißt? Und ich dann laut, der heißt Pascal, verdammt. Ah, Mist. Habe ich gesagt, okay, Außendarstellung, da arbeiten wir gerade dran, leichter zu finden in Zukunft. Aber trotzdem schon so ein bisschen wie ein Ritterschlag, ne? Auf jeden Fall. Also ein Velo-Home gefeatured werden ist ein Ritterschlag. Feature ich gern zurück. Velo-Home hören, super Podcast, höre ich immer auf dem Rad. Jedes Mal, wenn neu rauskommt, sehr interessant. Auch wenn die gerade mit einem Velo-Race nicht viel zu erzählen haben, weil keine Race stattfinden. Aber der Velo-Snack ist immer wieder erheiternd. Sehr schön. Ja, doch, gebe ich dir recht. Kann man nur empfehlen. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Sehr angenehm. Also, vielen Dank an Chris für das Featuren. Wie heißt er noch gleich? Ja, Chris heißt er. Ja, sorry. ja, sehr schön. Also, gefeatured werden ist immer schön. Und ja, zur letzten Folge. Wir haben ein bisschen Resonanz bekommen. Und ich hab auch Resonanz auf jeden Fall. Also, du hast ja letztens auch so einen Tipp gegeben, wie radelt man während der Corona-Zeit? Da hast du auch so nebenher gesagt, Mensch, durch Industriegebiete, ne? Ja, und soll ich dir was sagen? Also wenn man Rick Zabel folgt auf Strava, der war heute im Industriegebiet in Köln irgendwo unterwegs. Der auch? Ich weiß nicht, ob der uns gehört hat. Ich glaube nicht, anschließend ist er wohl in der Eisdiele, keine Ahnung, aber ich musste schon so ein bisschen schmunzeln. Also ist ein Tipp, ich hab's auch gemacht, nach unserem Podcast eine Wochenende dachte ich, komm, es ist wieder schönes Wetter, fährst du morgens mal raus und was passiert? Ich steig aufs Rad, fahr aus der Tiefgarage raus, was passiert? Hagel, Eisregen, Schnee. Okay, gut. Was machst du jetzt? Ja, da fährst du halt eine kleine Runde durch unsere Industriegebiete. Ist es bei mir, wo ich wohne, nicht so Industrie, wie du es kennst, ne? Bei dir hast du ja die Industrie, die den Himmel dunkel macht, ne? Bei uns ist Industrie, ne? Also die Zeit ist ja wohl langsam vorbei, ne? Okay, mach die. Aber die Hörer wissen, was ich meine. Da ist Industrie, da ist richtig was zu gucken, da hast du richtig Industrie. Bei uns ist Industrie, da stehen 8 Vitus und 7 LKW in 3 verschiedenen Gebieten. Das ist unser Industriegebiet. Also trotzdem ein Tipp, jetzt durch Industriegebiete zu fahren, hat was, ist schön ruhig, obwohl die Straßen sowieso immer noch ruhig sind. Also ich kann immer noch sagen, wenn ich raus will, ja, dummerweise kann ich nicht in mein natürliches Habitat, also hier in unsere Gravel-Gegenden, keine Chance. Nee, hier auch nicht. Also hier im Ruhrpott das nur abseits Menschen, ne? Der Trassen, da sind selbst viele Menschen unterwegs. Man muss wirklich schon so ein bisschen weiter rausfahren aufs Land, um ein bisschen Freiheit zu genießen. Aber ja, ja gut, ich meine, ich kann die Menschen verstehen. Ich auch, aber ja, irgendwie ist erstaunlich. Die Menschen haben herausgefunden, es gibt Natur, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl. Ja. Ey, da war doch was, ne? Die Hoffnung ist ja eigentlich, dass die Art, sich zu bewegen, so ein bisschen hängen bleibt. Und ja, die Leute denken, Radfahren ist doch gar nicht mal so schlecht. Dann bleiben wir doch mal ein bisschen am Ball, wenn die Krise vorbei ist. Ist auch meine Hoffnung. Aber die sollen aus meinem Wald rausbleiben, Mensch. Ich will die Welt, wieder für mich haben. Mensch, Egoist wieder. Ja. Ich will den Wald für mich. Ich will meine Gravelstrecken zurückhaben. Ja, die kommen auch wieder. Ich vermisse die gar schon ein bisschen, ne? Also so viel als nochmal Rückblick auf die letzte Folge. Also Industriegebiete, leider gerade ein bisschen Alternative. Und ich habe ja geschwärmt über meine Kontis, die ich drauf hatte. Du hattest ja eh schon so ein paar Punkte angebracht. Ich schließe mich dir jetzt an. Sehr weich. Viele Cuts. Ja, viele Cuts. Also der hat echt verdammt viele Schnitte und ich fahre den ja tubeless und ich habe die Schnitte nur gemerkt, weil der Reifen irgendwie immer so Flecken hatte überall. Ich so, was ist das denn? Das hat doch gar nicht geregnet. Ja, rundum war der Reifen nass. Überall so kleine Feuchtigkeitspunkte. Alles Cuts, wo die Tubeless-Milch ganz, ganz langsam rauskommt. Also das, sorry, geht gar nicht. Ich fahre ihn immer noch, ich habe also noch keinen neuen draufgezogen, aber hatte mittlerweile auch schon wieder einen Platten. Die Cuts werden tatsächlich mehr. Der ist schon weich. Also, ne? Profil ist super. Also Profil finde ich immer noch klasse. Das Profil finde ich klasse. Also ich komme damit super zurecht. Ich komme damit auch abseits mal eben über die Abkürzung, über den Feldweg. Super, da rutscht nichts, da wackelt nichts. Straße kann ich auch gut Gas geben damit. Da gibt es nichts auszusetzen. Ne? Alles gut, aber der müsste einfach ein bisschen robuster sein. Ja, der müsste ein bisschen mehr aushalten können. Also da ist Nachholbedarf, das gibt Abzüge in der BNOT, sagt man so schön, ne? Naja, und vielleicht hören die Jungs ja auch unseren Podcast und nehmen sich das ein bisschen zu Herzen. Man weiß es ja nicht. Ich hoffe mal. Natürlich hören die unseren Podcast. Jeder hört unseren Podcast. Sie sind gefeatured worden vom Velohome. Natürlich hört jeder unseren Podcast. Ja, dann. Also, naja. Ich werde ihn nicht mehr lange testen. Ich werde ihn nicht mehr lange drauf haben. Ich kann ihn schon vorwegnehmen. Ich habe schon neuen hier stehen. Wer meinen Instagram-Account folgt, der sieht. Ich habe schon neue Reifen hier stehen. Und ich warte mal sehnsüchtig auf einen neuen Laufradsatz, der mir auch versprochen worden ist. Ich rüste um auf 700, also 28 Zoll jetzt. Okay. Mein Rad kann das, ja. Ich bin mal gespannt. Neue Reifen, neue Laufradsätze, das wird ein neues Thema werden. Ich denke mal, da machen wir in diesem Monat noch eine Sondersendung über Laufräder. Laufräder, ja, ich habe da schon so einiges im Petto hier. Ich habe ja die Themenliste für unseren Podcast extrem erweitert. Das wird sehr interessant für die Zuhörer. Aber nicht viel vorwegnehmen, das ist zu langweilig. Also, es wird interessant. Mit unseren Rädern, die mir natürlich auch alle, die goldene Brücke jetzt, ne? Wie sichere ich mein Rad zu Hause? Wenn ich da schon teure Reifen drauf habe, wie sichere ich mein Rad zu Hause? Also ich habe mein Rad im zweiten Keller untergeschoss, hinter zwei Stahltüren und dann noch in einer richtig fetten Keller mit Steinwänden. Also kein Bretterverschlag mit, wo hier die dicke Katze durchpasst oder so. Richtig fetten Keller und da stehen meine Bikes drin. Kannst du mir noch mal sagen? Ich sag nicht, wo ich wohne, nein. Okay. Scheiße. Ja, da muss man tatsächlich aufpassen, ne? Ja, also das ist, also die klauen ja überall raus. Und gerade die hochwertigen Gravel-Bikes, also es gibt ja eigentlich nur drei Optionen. Ne? Entweder draußen stehen lassen, in seinen eigenen Keller, Gemeinschaftskeller. Vierte Option hat aber keinen großen Women Acceptance Factor, also kein WAF, ne? Also ins Wohnzimmer stellen, ne? Ist keine ganze Option, ne? Also so schlimm finde ich das gar nicht. Ist mittlerweile ja eigentlich auch ein Modeobjekt geworden, ne? Ich finde es auch nicht schlimm, aber. Ja, unsere besseren Hälften. Ja. Kein Akzeptanzfaktor. Also, nee. Nee, also ich hab's auch alle meine Räder sicher verwahrt. Tief im Keller mit einigen vielen Türen davor. Sehr schön. Und ich habe sogar noch ein bisschen sicherer jetzt gefunden. Hast du ja, glaube ich, auch gesehen. Ich habe ein kleines Video gemacht auf meinem Instagram-Account. Mir wurde was zur Verfügung gestellt für Stay Safe, auch wenn das gerade eine andere Bedeutung hat, Stay Safe, aber ich habe jetzt mein Rad Stay Safe, das bleibt jetzt im Keller. Ich hab von Anker, nee, stimmt gar nicht, von Hiplock habe ich den Anker bekommen und einen Homie. Also Homie für Hauptsache das Ding bleibt zu Hause und ein Anker, der einen Anker in die Wand haut. Also ich habe so eine Stahl-Dingsi, Schnupsige bekommen, was man sich an die Wand tackert, mit 4 Zehner-Dübeln in die Wand verankert, um da sein Auto dran zu hängen eigentlich. Und daran hängt dann nachher die Kette. Eine richtig 4,5 Kilo Kette. Das um einen Rahmen gesichert. Da wackelt nichts mehr. Okay, klingt gut. Also das ist... Schaut euch meinen Instagram-Account an, auf meiner Seite habe ich es nochmal verlinkt. Da haben die mir ein tolles Ding bereitgestellt. Deswegen, Disclaimer, es wurde mir bereitgestellt, das Ding, aber ich habe es ausprobiert. Super. Also Montage total simpel und das Ding sieht richtig gut aus. Da gibt es nichts auszusetzen dran. Und das Ding ist nochmal richtig, richtig fest. Ich glaube, das wäre sogar geeignet für den Gemeinschaftskeller. Wenn ich nur einen Gemeinschaftskeller hätte, wo ich niemals nie mein Rad reinstellen würde, damit würde ich es vielleicht sogar machen. Ist das denn geeignet für ein Fahrrad von der Länge der Kette her oder kann man da mehrere Fahrräder mit anschließen? Wie lang ist die Kette? Gibt es da Unterschiede? Also die Kette ist lang genug, um 2 Räder festzumachen. Also ich habe beide Gravelbikes direkt so nebeneinander, also hintereinander an die Wand gelehnt, an Gummipuffer gelehnt und da hängt die Kette dran. Also die Homie-Kette reicht locker aus, um 2 Rahmen da festzumachen. Vielleicht würden sogar 3 Räder passen, die Kette ist lang genug eigentlich, aber dann ist wieder zu nah, dann vielleicht kratzt irgendwas. Also 2 Räder auf jeden Fall locker. Und das klingt gut. Das Schöne ist, es muss ja nicht nur bei der einen Kette bleiben, beim einen Schloss. Ne? Du kannst ja auch noch ein zweites, ein drittes Schloss dran machen, weil ja, der Rahmen ist gesichert, was ist mit den Laufrädern, ne? Ja. Also Gemeinschaftskeller, dann hast du irgendwo wirklich nur einen Rahmen da dran, weil den haut ja keiner mehr da weg von der Wand, aber Laufräder musst du dir auch sichern. Das heißt, die Option ist eigentlich mit der Kette, die übrigens auch gut ummantelt ist, also mit so einem Kunststoffmantel, da ist auch nichts verkratzt, die verkratzen Rahmen auch nicht damit die Rahmen sichern und dann habe ich hier so ein Faltschloss von Arbus, hier ein richtig schweres Faltschloss nochmal, damit die Laufräder sichern und auch da durch das Kettenschloss durchziehen, das zieht ja keiner mehr da weg. Ja, das klingt gut. Und ja. Von welchem Preis spricht man da bei deiner Sicherung? Was kostet das? Ich hatte noch nie nachgeguckt. Ich habe das Video gesehen, wie du das da bei Instagram gezeigt hast, aber ich habe nicht geguckt, was der ganze Spaß kostet. Das ist in der Tat ein bisschen hochpreisiger. Ich war ehrlich gesagt, wie ich es erstmal angeschaut habe, auch überrascht. Oh, das ist aber teuer. Und wie ich es in der Hand hatte, habe ich das eigentlich wieder unterdrückt. Gut, auch wenn man es mir bereitgestellt hat. Für das Geld hätte ich es mir wahrscheinlich auch gekauft. Also der Anker selber, der kostet 79 Euro. Und das Schloss, das Homie-Schloss, du kannst ja irgendein Schloss nehmen. Du musst nicht das Schloss nehmen, du kannst irgendeins nehmen. Das haben die mir aber da mal bereitgestellt aus ihrer Serie. Das heißt, also die Öffnung ist so groß genug, da kannst du auch mehrere Schlösser durchziehen, sogar durch einen Anker. Also du kannst irgendein Kettenschloss, du kannst ein U-Turn-Schloss, ein Kettenschloss, Faltschloss, alles da durchziehen. Das ist im Prinzip eine Öffnung in diesen Anker, wo du irgendwas durchziehst. Du kannst auch ein einfaches Stahlseil durchziehen. Aber das Homie-Schloss, da bin ich echt begeistert von, das kostet 129, glaube ich, irgend sowas in den 129, 139 in dem Dreh. Das finde ich jetzt eigentlich recht angemessen im Preis bei dem, was da geboten wird. Das sind wirklich richtig fette Kettenglieder, die nochmal richtig dick verschweißt sind. Also, das sieht man schon ziemlich hochwertig aus. Auch die Verarbeitung, da gibt es nichts. Das ist ein tolles Schloss mit auch nachbestellbaren Schlüsseln. 3 Schlüssel sind dabei. Sogar eine kleine Haltung ist dabei, dass das an den Haken, dass du die Wand festmachen kannst, das Schloss, dass es nicht auf dem Boden rumwackelt. Sieht man im Video auch da nochmal, dieser Haken. Also der Preis finde ich absolut angemessen. Wenn man sich überlegt, was so ein Arbus-Fallschloss kostet, kriegst du auch schon nicht für gute 120 Euro ein gutes. Ne? Also wer hochwertige Fahrräder hat, sollte da auch nicht vor zurückschrecken, sich wirklich die besten Schlösser zu holen. Ja, die sind alle zu knacken, muss man ehrlich sagen, die sind alle zu knacken, aber es geht halt einfach immer um die Dauer, wie lange die möglichen Diebe brauchen, um das aufzukriegen. Und das schreckt natürlich bei hochwertigen Schlössern unheimlich ab, wenn die wissen, oh, das dauert jetzt aber 3 Minuten. Ne? Dann eher nicht, genau. Und das macht Krach im Haus oder so, ne? Ja, genau. Ja, das stimmt schon. Also knackbar ist jedes Schloss. Ist nur eine Frage der Zeit. Es ist keine Frage des Ob, sondern eine Frage des Wann. Und ich glaube, damit verlängert man die Zeit um ein Vielfaches mit diesem Schloss. Also ich bin auch begeistert von. Ich kann das absolut nur empfehlen. Da bin ich echt von überzeugt. Aber du bist wahrscheinlich nicht bereit, das mal in der Praxis zu testen, wie schnell man das aufkriegt, ne? Ja. Ja, also aufkriegen nein, wird man es. Nee, von der Zeit her weiß ich nicht. Also ich bin froh, dass ich es erstmal habe und da dran habe. Also ich bin auf jeden Fall sehr beruhigt. Wie gesagt, Montage ist einfach, aufkriegen tut man es. Einmal die Schleifwechsel dran, also mit der Flex einmal dran, ist das auch auf, das ist überhaupt kein Thema. Ne? Das ist. Aber halt, dann wecke ich meinen Nachbarn ja auch wieder auf. Dann kriege ich wieder Ärger bei meinen Nachbarn hier. Ist eben, auch wieder also doof. Viel mehr machen kannst du ja zu Hause eigentlich auch gar nicht. Nee, gar nicht. Nee, nicht wirklich. Also ich hatte eine Zeit lang meine Räder tatsächlich alle in der Garage stehen. Auto raus. Ne, kann schön draußen dreckig werden, egal. Egal. Fahrräder rein. Hab mir dann halt so einen Bodenanker da installiert. Ja, aber es ist halt auch nicht optimal. Klar, man kann ein dickes Schloss nehmen, auch welche für Motorräder. Die sind meistens ja noch ein bisschen dicker. Mhm. Aber also die Option, die du da jetzt hast, was ich da bei dir gesehen habe auf Instagram, finde ich eigentlich nicht schlecht. Müsste man mal schauen. Ja. Also ist auch ziemlich neu. Es ist gerade auf den Markt gekommen. Ja, da haben die, glaube ich, auch. Das kommt gerade aus einer neuen Serie, die aufgesetzt haben mit von mehreren Schlössern. Das Airlock haben die auch. Das haben die, glaube ich, über Kickstarter, glaube ich, irgendwie gerade finanziert, das Airlock. Und die bringen gerade jede Menge neue Schlossserien raus. Das ist eines aus der Serie. Und ich finde es auch recht schön. Das ist auch richtig rund, das ist abgerundet, da ist nichts. Ich finde das vom Auge her auch toll. Ne? Also es stört nicht. Selbst wenn du sagst, da packst du kein Fahrrad dran, das Ding ist nicht im Weg, das stört nicht, das baut nicht zu groß auf. Das hat, da habe ich ein Video gezeigt, auch von außen so eine schöne Gummikappe drauf. Mhm. Da dachte ich auch, oh, eine Gummikappe. Hätten die was Festes machen können. Da habe ich überlegt, verdammt, was ist, wenn dein Rad da mit dem Rahmen dran schlägt? Klar, eine Gummikappe. Keine Katsche im Rahmen. Das ist immer wichtig. Natürlich. Ich hasse solche Macken im Rahmen. Ja. Weil die bleiben bei unseren Gravel-Geschichten ja eh nicht aus. Nee, nicht wirklich. Unsere Räder sehen so vermackt aus, aber jede Macke kann eine Geschichte erzählen. So. Da manche vielleicht was. Unglücklich, aber. Ja, aber die meisten sind doch wirklich, sind Erfahrungen, sagt man so schön, ne? Genau. Das sind Erfahrungen. Geschichten erzählen. Mensch, Geschichten erzählen. Da bringst du ja wieder die tolle Überleitung. Heute haben wir uns ja so als Thema gesetzt. Erzähl doch mal was, wenn du dein Fahrrad aus dem Keller rausholst, morgens, in aller Frühe, Herrgottsfrühe, wenn die ersten Vögel noch aufwachen, was machst du dann? Du fährst zur Arbeit. Und ne? Ja. Und du bist einer der Glücklichen. Du hast einen fahrradfreundlichen Arbeitgeber, ne? Ich habe mittlerweile einen guten, fahrradfreundlichen Arbeitgeber, ja. In der Tat. Mein war auch ein bisschen längerer Weg bis dahin. Aber ich würde sagen, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wie man so schön sagt. Ich sag mal, mein Arbeitgeber ist auch fahrradfreundlich, aber wir haben Duschen, wir haben Spinde, ja, wir können Fahrräder hinstellen. Aber was zeichnet so ein fahrradfreundlichen Arbeitgeber eigentlich wirklich aus? Da dachte ich auch zuerst, ja, mein Gott, ja. Tom hat einen fahrradfreundlichen Arbeitgeber. So what? Haben viele, ne? Aber bei dir ist was Besonderes, ne? Ja, wir sind tatsächlich vom ADFC zertifiziert worden. Das ist halt so ein Gemeinschaftsprojekt vom ADFC Deutschland. Mhm. Und sogar von Europa. Das ist ein Europaprojekt. Und das ist dann so, es gibt halt Zertifizierungen Gold, Silber und Bronze. So, wir haben Silber erreicht, da sind wir auch sehr stolz drauf. Ja, und was macht einen fahrradfreundlichen Arbeitgeber aus? Da hast du recht. Also bei uns war es am Anfang so, ich fahre ja schon viele Jahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und wir haben die Fahrräder halt nie wirklich sicher abstellen können. Die standen irgendwo hinter Druckmaschinen, also wir sind halt eine mittelständische Druckerei. Und die standen immer irgendwo hinter den Maschinen oder vor den Maschinen und war halt nicht ideal. Und es sieht ja auch nicht aus, wenn die Kunden reinkommen, das passt nicht. Das kann man nicht machen. Und ich habe immer so ein bisschen gebaggert, ob man nicht irgendwie was machen kann. Und da kam aber nie wirklich so die Resonanz. Und dann habe ich durch meine Kontakte hier in Essen, wir sind hier ja ziemlich gut vernetzt, im ADFC Essen, mit der Fahrradinitiative und. Und da kam halt eine E-Mail: Mensch Thomas, guck mal hier, es gibt die Möglichkeit, sich zertifizieren zu lassen. Möchtest du das deinem Arbeitgeber nicht mal vorlegen? Da habe ich gedacht, das ist gut, aber ich sehe da eigentlich nicht wirklich eine Chance. Ich kann es ja mal machen. Naja, und so fing das dann an. Bin dann mit den Infos, die ich bekommen habe, zur Geschäftsleitung. Und wie ich eben sagte, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und dann sagte mein Chef einfach: Wissen Sie was, Herr Terbeck? Wir machen das jetzt. Ja, da ging mir erstmal die Kinnlade runter, ne? Ja, und dann muss man erstmal gucken, was muss ich überhaupt dafür machen, um irgendwie eine Zertifizierung zu bekommen. Und dann gibt es im Internet eine Seite, da kann man sich praktisch wie so ein Handbuch herunterladen, kostenlos. Man meldet sich auf so einer Plattform an, wo man eine Selbstevaluierung machen kann. Mhm. Um einfach mal zu sehen, wo stehen wir gerade in der Firma? Was haben wir? Wie du schon sagtest, Duschen, Spinde. Klar, in Produktionsstätten ist das ja oftmals schon vorhanden. Mhm. Und was kann man noch zusätzlich machen? Ja, und ist das dann abhängig davon, was für eine Zertifizierung bekommt? Gold, Silber, Bronze, also was bietet man als Arbeitgeber so seinen Mitarbeitern? Ist das dann Gold? Oh, die kriegen sogar Handtücher gestellt und Bronze wäre dann, ja, da hängt draußen eine Solardusche oder so? Ja, also es geht nach einem Punktesystem. Man sieht bei der Selbstevaluierung, wie viele Punkte man erreicht hat. Man sieht aber nicht, für welche Zertifizierung das reichen würde. Ah, okay. Na, und ich war dann natürlich derjenige, der das Ganze managen sollte, als kleiner Arbeitnehmer. Bin seitdem der Fahrradbeauftragte der Firma. Okay. Und ich habe mich natürlich dann hingesetzt. Und so wie ich bin, wenn ich mich da reinknie, dann mache ich es auch richtig. Und habe dann geguckt, was können wir machen. Wichtigste war mir sichere Abstellmöglichkeiten. Und dann sind natürlich wieder die Vorschläge in diesem Handbuch von wegen Parkplätze wegnehmen. Klar, gehört dazu. Mhm. Man kann sich die Diskussionen dann vorstellen, die dann kommen. Natürlich. Es war aber tatsächlich angedacht, erst das umzusetzen. Und ich hatte dann Kostenvoranschläge für so einen Fahrradkäfig eingeholt. Es lag aber völlig utopisch hoch. Und wir haben aber als Alternative ein Hochregallager, muss man sich das vorstellen. Klar, mhm. Hochregallager, wir lagern da viel Papier. Wir haben aber da einen kleinen abgetrennten Bereich, der war schon umzäunt bis zu, ich sag mal, 3 Meter, 3,50 Meter abschließbar. Mhm. Und unser Haustechniker machte den Vorschlag, wollt ihr den Raum nicht haben? Das war eine Rumpelkammer, da stand alles Mögliche drin, vom Rasenmäher, Klopapier bis, ach, weiß der Geier. Klopapier, Klopapier. Das ist doch jetzt gerade, das muss doch abgeschlossen werden. Oh, ich glaube, die Firma ist abgeschlossen gerade, ja. Nee, also Klopapier okay. Ist mittlerweile da nicht mehr drin. Lohnt sich also nicht. Und das haben wir uns so angeguckt und ich habe direkt halt im Kopf so ein Bild gehabt, wie das aussehen kann. Fand ich super, die Idee. Und mein Chef sagte, dann machen wir ein elektronisches Schloss da rein. Kann man mit einer App öffnen? Ja, fand ich super, die Idee. Mhm. Und wir haben mittlerweile da zum Beispiel entweder den Zugang mit Chips oder halt mit der App. Das funktioniert beides, läuft beides parallel. Ist ganz simpel zu handhaben. Solche Geschichten gehören da dazu. So, und dann haben wir, wie gesagt, den ganzen Abstellraum da ausgemistet, leer gemacht. Und dann musste ich gucken, wie viele Fahrräder passen denn hier nebeneinander. Und man kann ja dann zum Beispiel nicht davon ausgehen, wir haben jetzt hier, weiß ich nicht, 5 Radfahrer und dann machen wir nur 5 Abstellplätze. Man will ja mehr Mitarbeiter dazu bewegen, mit dem Rad zu kommen. Genau. Das ist ja der Punkt. Und ich hatte dann die Idee, diese Doppelstockgaragen für Fahrräder zu installieren. Mhm. Kennst du von Holland, Niederlande, schön an den Bahnhöfen, teilweise mittlerweile auch hier. Ja, genau, so viele Stellen, genau, wo du was runterfährst, Fahrrad reinstellen und wieder hochklappen, ne? Genau, ganz einfach. Mhm. Mit Hebelwirkung genau. Schiebst es wieder hoch, ist ganz einfach. Und vom Preis her war es sehr, sehr günstig, muss ich sagen. Fanden die Geschäftsführer auch super. Ja, und ich habe natürlich dann die Verantwortung als Projektleiter. Und ist natürlich trotzdem immer noch eine Menge Kohle, die da über dem Tresen geht. Aber das haben wir dann gemacht. Wir haben jetzt auf der einen Seite für 16 Fahrräder Abstellmöglichkeiten. Das heißt, in diesem Raum kommt man durch zwei Türen rein, durch das Haupttor, durch das separate Tor für die Fahrradgarage. Und man kann halt noch das Fahrrad an diesen Bügeln festschließen, wer möchte. Mhm. Mit plus Videoüberwachung. Genau. Ne? Also okay. Ist schon praktisch Fort Knox, muss man so fast sagen. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Möglichkeit, E-Bikes abzustellen. Die packen wir natürlich nicht auf diese Doppelstockgarage, da sind die ein bisschen schwer. Aber die haben auf der anderen Seite dann die Möglichkeit, halt ihre Akkus aufzuladen. Die stehen da auch sicher. Da steht Pflegemittel überall. Das ist dann auch so ein Punkt. Ersatzteile. Was braucht man beim täglichen Bedarf? Wenn man Platten hat. Schläuche. Genau. Also wir haben einen schönen Spind da, einen schönen Schrank, Werkzeugschrank. Da sind sämtliche Schläuche, die so im alltäglichen Gebrauch benutzt werden, drin. Wir haben eine Liste ausgehangen, wo man sich dann einträgt, wenn man was gebraucht hat. Also wir haben die Zertifizierung jetzt ziemlich genau ein Jahr und es sind tatsächlich nur 2 Schläuche bisher entwendet worden. Also gebraucht worden, also nicht geklaut, also gebraucht worden. Mhm. Und wir haben Werkzeug bekommen. Da leckt sich jede Fahrradmeisterwerkstatt die Finger nach. Also wir können da alles machen. Wir haben, klar, Luftpumpe ist da. Wir haben Montageständer. Wir haben... Für Laufradbau. Auch, ja, nee. Also nee. Für Laufradbau nicht. Nee, nee. Das wäre zu viel, ist gut. Nein, war Scherz. Nee, aber genau, also Ständer, also hier Montageständer, um das Rad festzumachen, so, ne? Ja, genau. Genau. Okay. Nee. Und ja, die ganzen Pflegemittel haben wir da. Wir haben vor der Halle einen Wasseranschluss. Das heißt also, wir können auch mal hingehen und sagen, ey, mein Fahrrad ist dreckig, wir machen es mal eben sauber. Wir haben nur biologisch abbaubare Putzmittel da stehen. Solche Geschichten. Und als das dann so durchkam, das erzähle ich immer ganz gerne, wenn ich danach gefragt werde, da sagte der eine, wir haben tatsächlich das ganze Werkzeug. Das heißt, ich könnte mir das und das am Fahrrad neu montieren. Ja. Dann sagte der andere, hey, dann kann ich ja mal zugucken und dann, damit ich weiß, wie das überhaupt geht. So, und genau das ist halt der Punkt. Ja. Das kommt wieder dazu. Teambuilding, funktioniert astrein. Jeder guckt da mal eben, was macht der andere da, wenn mal irgendwas ist. Das läuft ganz gut. Also solche Geschichten gehören dazu. Was braucht man im alltäglichen, bei den alltäglichen Fahrten? Wir haben Regenponchos. Manchmal fährt man ja zur Arbeit bei bestem Wetter und rechnet nicht damit, nach Feierabend im Regen nach Hause fahren zu müssen. Mhm. Und da haben wir halt diese Einwegponchos zur größten Not. Mhm. Ne? Solche Geschichten. Wir haben aber auch, um den Leuten zu zeigen, wie attraktiv Radfahren sein kann, ein Infopoint in dieser Fahrradgarage drin. Das heißt, wir haben da an der Wand Ständer montiert, da sind etliche Prospekte drin, ob Freizeitkarten, ob vom ADFC irgendwelche Fahrten, Angebote und. Wir haben eigenen Flyer entworfen für die Leute, die noch nicht mit dem Fahrrad kommen, aber damit die Infos haben, wie das bei uns funktioniert. Okay, also wo muss ich achten, Wechselsachen, welche Wege sollte ich am besten fahren und sowas alles, ne? Genau, das kommt auch dazu. Viele Leute schreckt das ja ab. Ja, zur Arbeit muss ich an Hauptstraßen entlang fahren. Oh Scheiße, möchte ich nicht. Ist mir unangenehm. Mhm. So, und wir haben eine Umgebungskarte erstellt. Da ist drauf zu sehen, in der Mitte, Druckpartner, unsere Firma. So, und ringsherum kann man sehen, farbig markiert die ganzen Radwege, die abseits der Hauptstraßen führen. Mhm. Plus, wo ist der nächste Supermarkt, wo ist die Post, wo ist eine Bahnstation, sodass die Leute sehen, ach, immer eben hier beim Discounter reinspringen, um die Ecke, es geht ja. Wunderbar. So, und ich biete das aber auch gleichzeitig an, den Leuten eine speziell auf sie zugemünzte Route zu planen, die ich mit denen dann auch mal zur Arbeit abfahre, wenn sie möchten. Mhm. Damit sie sehen, aha, hier kann ich wirklich sicher fahren, da muss ich gar nicht an der Hauptstraße entlang fahren. Also wer das bei uns möchte, da plane ich das auch gerne durch. Also das ist kein Problem. Das kommt dann alles in diese Evaluierung dazu. Das sind alles so kleine Punkte. Ja, das summiert sich dann. Wir haben natürlich einen zweiten Infopoint am Personaleingang. Da hängen ein paar weniger Prospekte, aber die Leute sind auch immer informiert. Was ist neu oder welche Aktionen starten wir, wie Stadtradeln oder. Es gibt ja einige Sachen, die man mitmachen kann als Firma mittlerweile. Genau, wie du sagst, Stadtradeln mit dem Rad zur Arbeit, die Aktion ist, das glaube ich die vom ADFC, ne? Mit dem Rad zur Arbeit, oder? So mit heißt dem Rad zur Arbeit ist, glaube ich, von der AOK. Oder AOK, genau, richtig. Ja, ja, solche Geschichten halt. Mhm. Also das ist, ich finde das ganz nett. Die Leute machen da auch mit, tragen auch immer fleißig ein, wenn das stattfindet. Ja, ist eine schöne Sache. Das gehört dann alles dazu. Und natürlich, wichtig sind natürlich Aktionen im Jahr zu starten. Ne? Eigene Radtouren mal zu machen, zusammen mal zu grillen. Mhm. Solche Geschichten. Ich meine, dieses Jahr ist es ein bisschen problematisch. Alles, was ich bisher geplant hatte, wie Fahrrad fit machen oder jetzt im Frühjahr eine Radtour mit den Mitarbeitern zu starten, fällt gerade alles ins Wasser. Ich hatte von vielen Firmen so ein paar Gimmicks zugeschickt bekommen, die ich dann verteilen wollte. Wir wollten uns da halt so einen schönen Vormittag machen. Jeder sollte sein Fahrrad mitbringen. Wo man mal drüber guckt, Kette mal wieder ein bisschen Öl, ein bisschen sauber machen, mhm. So die kleinen Sachen, ne? Genau. Oder den Leuten mal zeigen, wie pflege ich überhaupt einen Reifen. Also ist natürlich so, jetzt alles mit Abstand nicht unbedingt machbar, ne? Nee, man guckt ja doch ein bisschen näher zu, ne? Das ja, richtig. Ist da ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt. Und, aber das spielt alles in diese Evaluierung rein und das summiert sich dann. Und ja, wenn man dann meint, man hat soweit alles umgesetzt, was man machen kann. Also es gibt noch etliche weitere Dinge. Mhm. Dann kann man diese Evaluierung wirklich starten und muss dann eigentlich erst bezahlen. Mhm. Ja. Man sieht irgendwann die Punkte, ab dann und dann. Jetzt kann ich das Audit beantragen. Mhm. Und dann macht man halt einen Termin aus. Und dann bei unserem Fall kam der Herr Bittner vom ADFC Münster. Mhm. Der ist für diese Region hier ja so der Auditor und guckt sich das dann alles an. Ne, der sieht, was wir ja gemacht haben auf dem Papier und prüft das natürlich gegen. Ja, und wir waren so erfolgreich, dass wir dann mit Silber zertifiziert wurden. Und ja, ist für eine kleine Firma wohl eine große Sache. Ja, also wie ich das sehe hier, also 6 Aktionsfelder, die man da so erfüllen muss, das sind schon. Also im Handbuch kann man sich das anschauen. Das ist schon ziemlich, ziemlich viel, was man da so bieten müsste eigentlich den Mitarbeitern, ne? Ja, also mir persönlich macht das ja auch Spaß, solche Aktionen zu machen. Mhm. Ne? Und ich mache zum Beispiel hin und wieder mal einen Obstkorb. Der steht da morgens dann frisch befüllt mit Äpfeln, Bananen, Mandarinen, weiß der Geier, in der Fahrradgarage. Mhm. Und dann freuen die Leute sich, wenn sie dann mit dem Apfel schon mal runtergehen können. In die Firma rein, solche Geschichten. Und naja, also beim Audit war es hinterher so, bei der Zertifizierung, da wurde tatsächlich betont, dass das was ganz Besonderes ist für so eine Firma, wie wir das sind, weil wir sind so klassisch im Industriegebiet gelegen. Man kommt nicht unbedingt die letzten Meter so schön mit dem Rad dahin. Und es wird von großen Firmen mittlerweile fast erwartet, dass sie sowas machen. Richtig. Aber nicht von so kleinen Firmen. Ja, aber ja, man kommt ja auch nicht mit dem öffentlichen Personennahverkehr so also gut dahin bei den meisten. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kenne Industriegebiete. Ja, da fährt ein Bus schon mal in die Nähe, des, am Rand des Industriegebietes schon mal hin. Aber rein? Ja, nicht, ne? Ja, also man muss sagen, also man kommt schon mit den öffentlichen Verkehrsmitteln recht gut dahin. das okay. Jahr. Okay. Na, das ist nicht ganz so schlimm. Naja, aber das ist halt dann schon was Besonderes und hat halt viel Aufmerksamkeit generiert. Und das ist mittlerweile so, dass halt auch viele Firmen schon mal anfragen, ob die sich das mal bei uns angucken können, wie wir das gelöst haben. Mhm. Weil ich habe das natürlich mit viel Liebe zum Detail alle gestaltet. Da ich ja freie Hand hatte, ich hatte dieses Bild im Kopf, wie das aussehen soll, habe ich das einfach so gemacht. Ne, durch meine Kontakte habe ich da vielleicht so ein bisschen Material zusätzlich bekommen, okay. Mhm. Aber es macht ja auch Spaß. Cool. Also man kommt da morgens rein und da hängt ein schönes Bild vom Fahrrad. So ein, kennst du vielleicht auch diese Blaupause von so einem Rennrad, mhm. wo jedes Teil dann so beschrieben ist. Genau. So Kleinigkeiten. Ne? Ah, sehr cool. Oder wir haben so ein Deko-Fahrrad vom Freund von mir da hängen. Das ist so, ja, weiß nicht, wie alt das ist, 40, 50, 60 Jahre, ist auch nicht mehr fahrtüchtig. Die Kurbel, die ist so ein bisschen defekt, aber mhm. es hängt schön hoch an der Wand mhm. und ist so ein bisschen beleuchtet. Und ja, das macht so ein bisschen den Charme der ganzen Sache aus. Ne? Ja. Oder sie haben. Was ist denn so die Motivation eigentlich eines Arbeitgebers, sowas als Firma überhaupt dann sowas zu machen? Also ich kann mir ja im Grunde eigentlich nur vorstellen, weil viele wollen sowas ja mittlerweile. Also viele wollen ja mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. Das ist ja, je nachdem, in welcher Branche man arbeitet, bei manchen Mitarbeitern ja eigentlich schon bei Vorstellungsgesprächen sowas auch erlebt. So, was bietet ihr mir denn an? Firmenwagen will ich nicht, weil für mich wäre das total praktisch, einen Firmenfahrer zu haben zum Beispiel. Oder ich will mit dem Fahrrad kommen, bietet mir was an als Arbeitgeber. Und der Arbeitgeber, was hat der dann davon eigentlich? Ist eine Win-Win-Situation im Großen, ja, ne? Genau, da hast du vollkommen recht. Das ist eine Win-Win-Situation. Weil es ist ja nachweislich, dass die Arbeitnehmer weniger krank sind. Das ist einer der Hauptpunkte, die ich auch immer persönlich vertrete, ja. Ja, also das ist spürbar mhm. und die Firma kann besser halt mit den Leuten planen, was ist mhm. heutzutage ja ganz, ganz wichtig. Und auch der Nachhaltigkeitsaspekt, den sollte man nicht unterm Tisch kehren, ja. Weil wir sind als Druckerei sehr umweltfreundlich eingestellt. Also wir sind im Artenschutz tätig, wir sind ökologisch wunderbar aufgestellt, wir sind mit dem Blauen Engel zertifiziert, einer der wenigen Druckereien überhaupt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, eine andere Druckerei gibt es da noch oder ein, zwei, weiß ich nicht ganz genau. Wir haben bei den Druckmaschinen eine eigene Wasserreingewinnung. Also wir machen da schon sehr, sehr viel und da spielt natürlich Umweltschutz eine große Rolle. Und das Fahrrad ist ja, natürlich ein super Symbol dafür. Das macht dann rund, ne? Das Angebot. Genau. Das macht aber abschließend rund, ja. Finde ich toll. Das ist ein gutes Image für die Firma, mhm. gar keine Frage. Wir haben, wie gesagt, da viel Aufmerksamkeit generiert. Also in sämtlichen Medien, ob Fernsehen, ob Zeitungen, Zeitschriften. Also das ist für eine Firma, wie wir das sind, ist das schon eine tolle Sache. Ne? Wenn da der Oberbürgermeister schöne Grüße da lässt, beziehungsweise Stellvertreter und ein paar hochrangige Leute aus der Stadt da sind und das auch würdigen. Klar, für die Firma absolute Win-Win-Situation, muss man so sagen. Finde ich beachtenswert, also als Firma, dass man dir die Hand, freie Hand gegeben hat, sagt, hier, bitteschön, Fahrradbeauftragter, mach das, sollten mehr machen. Also finde ich super, persönlich finde ich toll, sollten mehr machen, mehr den Mut haben. Klar, man muss sich nicht zertifizieren lassen, aber das ist, glaube ich mal, ich habe mir das Handbuch mal angeschaut. Wie gesagt, man muss das Geld ja nicht unbedingt in die Hand nehmen, aber allein das Handbuch, glaube ich, reicht ja schon alleine, um mal die Ideen zu haben, an was sollte ich denn alles denken? Sei es Umkleidemöglichkeiten, Waschräume, Einrichten von Fahrradabstellanlagen für Kunden zum Beispiel, dass auch Kunden mit Fahrrad kommen können. Sowas zum Beispiel. Das ist zum Beispiel bei uns eine schwierige Sache. Ja. Du weißt, Papier ist schwer. Oh ja. Ist halt, also ist schwierig. Also sowas kannst du bringen, wenn du Gold anstrebst vielleicht. Okay. Es gibt halt auch ganz wenige Firmen in Deutschland, die Gold haben. Mhm. Ich glaube vielleicht zwei, drei, also ja, mehr auch nicht. Also ist unheimlich das schwer. Ich sehe schon. Also es gibt ja viele Aktionsfelder hier, gerade so auch im Bereich, wenn ich das so sehe. Festlegung einer Mobilitätsstrategie fürs Unternehmen, finanzielle Förderung fürs Radfahren, Fahrradlogistik zur Abwicklung von Lieferungen zum Beispiel. Ich glaube, das wäre so Goldstandard, wenn ihr eine eigene, ich sage es mal, Lastenradflotte hättet, die ihr im Land ausliefert. Ich glaube, da könntet ihr welche einstellen mit richtig dicken Beinen, ne? Wie sagt man, viel ist schwer, ne? Ja, also das ist halt für uns dann doch ein bisschen utopisch. Ja, man kann vielleicht so ein bisschen die Hauspost vielleicht noch mit einbinden, ne, Postamt, alles, was so da raus muss, an Kleinigkeiten, aber letzten Endes, Papier ist einfach zu schwer. Da sind selbst Lastenräder für unsere Auflagen leider nicht geeignet. Ja, ja. Naja, aber solche Geschichten, raus, ne? Ja. Aber solche Geschichten wie Fahrradleasing sind interessant, haben wir tatsächlich nicht. Okay. Da sind wir noch ein bisschen weit weg von. Da gibt's vielleicht irgendwann mal ein anderes Konzept. Das steht aber natürlich gerade in der momentanen Zeit so ein bisschen hinten an. Ja, es gibt gerade wichtigere Themen fürs Überleben des Unternehmens, glaube ich, gerade. Bei vielen steht es eher dran. Aber klar, Fahrradleasing, also Jobrad, da gibt es ja auch mehrere Anbieter mit verschiedenen Konzepten. Das ist ja, je nachdem, wie groß man, was für eine Firma man hat. Ich habe mich da auch mal versucht, bis da reinzufuchsen. Verschiedene Angebote mit verschiedenen Fallstricken auch schon mal, auch rechtlicher Natur für die Mitarbeiter selber. Da gab es einige Änderungen gerade auch im Steuerrecht, wo Mitarbeiter jetzt ein bisschen besser gestellt werden, endlich mal, nicht alles nachversteuern mussten. Ich bin da nicht hundertprozentig drin, aber das war alles auch ein bisschen, ja, Noch nicht so ganz trocken, das Thema, glaube ich. Und klar, je nachdem, was für ein Angebot man da hat. Man ist Mittelständler und hat vielleicht eine hohe Fluktuation. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber dann hängt man irgendwann natürlich als Vertragsnehmer, als Firma, dann nachher mit den Rädern da, die Mitarbeiter zurückgeben müssen, weil die das Unternehmen verlassen. Und dann hat das Unternehmen die Räder an der Backe. Je nachdem, was für einen Vertrag man hat, welchen Anbieter man hat, ne? Ja, genau. Das ist dann bei uns auch das Argument gewesen. Ja, man kann es auch verstehen. Ja. Ist nicht einfach. Ja. Aber letzten Endes ist das auch statistisch nachgewiesen, wenn Arbeitgeber solche Sachen machen, das ist auch Arbeitnehmerbindung. Ja. Die Mitarbeiter bleiben lieber im Betrieb, sind gerne da, sind auch bereit, mehr Leistung zu bringen. Und ich sehe es ja, ich habe jetzt als Projektleiter oder als Fahrradbeauftragter jetzt keinen finanziellen Vorteil dadurch. Mhm. Ganz und gar nicht. Also mehr Aufwand vieles, sogar, ne? Ja, mehr Aufwand, ne? Aber ich mach's halt gerne. Und du weißt, Fahrradfahren ist meine Leidenschaft und ich setze mich da halt hinter. Da geht viel Zeit drauf im Hintergrund, was der Arbeitgeber vielleicht auch gar nicht so mitkriegt. Es macht mir aber auch Spaß, weil. Genau, das ist es. Es muss Spaß machen, dir macht es Spaß. Und ich glaube, mit dir haben sie echt einen richtigen gefunden, ne? Chapeau. Schön, dass du das machst. Ne? Ja, danke. Also ich sehe es ja auch an der Resonanz der Mitarbeiter. Ja. Und es sind halt auch welche, die einfach nicht die Möglichkeit haben, mit dem Rad zu kommen. Die kommen von weiter weg und weiß ich nicht, irgendwo auch hinter Düsseldorf. Und aber selbst die sagen, super, endlich macht die Firma mal was, finden die total geil, die unterstützen das. Ja. Und aber auch so, dass das Feedback so zu fragen, immer, ich will mir ein Fahrrad kaufen, was muss ich beachten und. Also es sind einige Leute dabei, die ich mittlerweile beraten habe, was brauche ich für ein Fahrrad. Mhm. Die haben auf mich gehört, fahren jetzt diverse Räder und sind da hochzufrieden mit. Und ein Mitarbeiter hat sogar das Auto abgegeben, der fährt nur noch mit dem Fahrrad zur Arbeit. Der Ziel erreicht. Nee, genial. Ja. Die ersten 14 Tage waren hart, weil der musste am Schluss immer einen leichten Berg rauf. Ja, mittlerweile sagt er, ist nichts mehr. Egal. Ne? Nee, genau. Ist nichts mehr. Und das ist auch halt auch immer das, was ich sag, zieht das 14 Tage durch und ihr merkt, wie gut euch das tut. Genau. Und so ist das halt auch. Ne? Und es sind mittlerweile einige Mitarbeiter, die umgestiegen sind. Klar, viele sind natürlich nicht so Hardcore-Fahrer wie ich, bei Wind und Wetter im Winter auch noch zu fahren. Aber sobald das Wetter einigermaßen mitspielt, setzen sie sich dann auch aufs Rad. Und selbst wenn die nur einmal die Woche fahren, finde ich super. Mhm. Ja, rechne das aufs Jahr hoch, wie viele Autofahrten da gespart werden. Alles gut. Ne? Das sage ich auch meinen Kollegen immer. Jede Fahrt ist gut. Und wenn es nur eine ist im Monat, selbst dann ist es besser als gar keine. Genau. Mehr ist natürlich besser, aber gar keine zu machen ist halt keine Option für mich. Genau. So sieht's aus. Ne, und wie gesagt, also das ist das, was mich persönlich halt freut, das Feedback von den Mitarbeitern zu hören. Da macht mir das halt auch Spaß, weiterhin zu machen. Du bist auch gefragt mit dem Thema, jetzt habe ich ja mitbekommen. Ne? Du hältst auch Vorträge mittlerweile darüber, ne? Ja, wir haben das ja so hier in Essen. Die Grüne Hauptstadtagentur der Stadt, die macht Workshops. Das sind Workshops, da wird das ganze Zertifizierungsverfahren mal vorgestellt, wie das überhaupt abläuft, was man sich darunter vorstellen kann. Und da kommen dann halt Firmen, die einfach eingeladen werden, mal da vorbeizuschauen, um sich das mal anzuhören. Ja, und nachdem das jetzt so ein bisschen angelaufen ist und wir zertifiziert wurden, bin ich da angefragt worden, ob ich mal über meine Erfahrungen so ein bisschen reden kann. Ja, gerne. Wieso nicht? Ne? Und bin dann halt auch freigestellt worden von meiner Firma für den Workshop und durfte ein bisschen erzählen. Und der Herr Bittner, unser Auditor, war auch da. Der begleitet diese Workshops auch. Und ja, so entstehen dann aber auch wieder neue Kontakte. Und die Leute sind daran interessiert. Klar, aus erster Hand zu erfahren, wie das abgelaufen ist, ist natürlich besser, als wenn man einfach nur eine graue Theorie hört. Und wir haben natürlich in Essen jetzt das riesengroße Potenzial, dadurch, dass, glaube ich, mittlerweile 7 Firmen zertifiziert wurden in Essen, darunter halt auch große Firmen, haben wir einen Arbeitskreis gebildet. Alle zertifizierten Firmen sind da drin. Ich sehe es gerade, das sind echt viele, ja. Oh ja. Ne? Und das ist natürlich, ja, es ist immer noch frisch. Unsere Treffen sind jetzt auch halt gecancelt worden. Wir wollen uns da so ein bisschen aufstellen und wenn möglich so ein bisschen stadtpolitisch Druck ausüben, damit was gemacht wird einfach in Essen. Da muss noch mehr kommen für die alltäglichen Wege. Und wir hoffen, dass wir das irgendwie nochmal hinkriegen. Aber das sind dann solche Geschichten, die dann da dranhängen. Ne? Und das ist halt unheimlich interessant. Und wie gesagt, diese Workshops, die sind, glaube ich, 2-mal im Jahr. Und ja, da erzähle ich natürlich sehr, sehr gerne. Sollte jetzt auf der Handwerksmesse in Essen im März einen Vortrag halten für Firmen, ist leider auch nichts draus geworden. Ist auch abgesagt worden, aus verständlichen Gründen. Klar, Corona lässt alles auffliegen jetzt. Unsere Sicherheit, stay safe, ja. Ja, naja, aber sowas kommt dann alles dazu. Also das geht reihum hier, da kommen immer wieder Anfragen, ob hier Lifecycle-Magazin, die waren da, haben sich das angeguckt. Ja, wir hatten Fernsehen war da und. Also das ist schon eine tolle Sache. Danke. Ja, und das, was man halt sagen muss bei uns hier in Essen, die Grüne Hauptstadtagentur unterstützt das halt auch ein bisschen finanziell. Für die ist jetzt hier nicht ein Riesenbatzen Geld, aber zum Start und zum Locken ist das, glaube ich, genau richtig. Und finde ich super. Und das spornt die Firmen natürlich an. Na, und ich weiß, dass da noch einige Firmen so ein bisschen Interesse gezeigt haben momentan. Ja, man wird sehen, wie sich das entwickelt. Ja, und cool. wenn man sich vorstellt, von einer kleinen Zertifizierung bildet man einen Arbeitskreis mit großen Firmen, hat die Kontakte schon ein bisschen näher zur Stadt hin, ist das eine tolle Sache. Ja. Vielleicht können wir was erreichen. Klar, versprechen kann man nie was in der Hinsicht. Bei der Stadt malen die Mühlen langsam. Das weiß man, ist überall so. Aber ich glaube, da ist schon Potenzial. Und das ist das Schöne daran. Auf jeden Fall. Mehr Radfahren, Leute. Einfach mehr Radfahren. Fahrt mit dem Rad zur Arbeit. Das Wetter wird schöner. Jetzt ist es sowieso gesünder, mit dem Rad zu fahren, als in nächster Nähe zu den Leuten, mit denen man eigentlich jetzt nicht in Kontakt kommen sollte, jetzt in den engen Bahnen und Bussen, die zwar auch jetzt erfahrungsgemäß relativ leer sind, aber trotzdem ist es immer noch gesünder, in der freien Luft zu fahren und sich selber zu stärken, seinen Körper zu stärken, Abwehrkräfte zu stärken. Fahrt mein Rad. Definitiv. Ne? Und machen wir weiter auch. Genau. Und falls irgendwelche Firmeninhaber gerade zuhören sollten, also wir bieten das halt auch an, dass die Leute sich das mal bei uns angucken können. Genau. Ist kein Problem. Mich kontaktieren und dann gucken wir mal, was sich da machen lässt. Angebot stehen, bei bikingtom.com melden oder ne, bei seinem Arbeitgeber, wer ihn immer findet, der kann sich dann beim Tom melden und der macht Führung. Sehr tolles Angebot. Finde ich super. Danke, Tom. Das ist schön erklärt. Das wusste ich auch gar nicht. Wie gesagt, ich habe vorher auch gesagt, ja, schön, mein Arbeitgeber ist auch fahrradfreundlich. Aber so eine Zertifizierung, wie gesagt, schön, wenn man das Geld in die Hand nimmt, finde ich das gut. Aber auch nochmal der Hinweis, ich verlinke auch nochmal das Handbuch dazu. Für die, die das Geld vielleicht nicht in die Hand nehmen wollen und auch nicht können, vielleicht das Handbuch sich erstmal anschauen und gucken, was man so alles machen kann. Ich glaube, das hilft, das wird einigen Firmen schon mal so ein paar, ja, erstmal auf die Sprünge helfen, ne? um zu erfahren, ja, was sollte ich eigentlich meinen Mitarbeitern so bieten, wenn die mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen wollen. So ganz, ganz einfache, profane Dinge, ne? Also das Handbuch, das ist echt nicht schlecht. Das ist eine echte Hilfe, muss ich sagen. Also ich habe es gut abgearbeitet, das, was geht. Ich meine, da steht, glaube ich, auch drin, wenn die Firma eine Waschmaschine hat, ja, gibt auch Punkte. Ja, habe ich auch gesehen. Ja, ja, also bei manchen wird es dann kritisch. Ne? Also alles geht nicht. Nee, natürlich nicht. Aber das Schöne ist zu sehen, man kann tatsächlich mit wenigen finanziellen Mitteln viel erreichen. Ja. Es muss nicht irgendwie im fünfstelligen Bereich sein. Es geht auch weniger. Ne? Ja. Da sollte man sich nicht abschrecken lassen. Ideen sammeln, die Mitarbeiter fragen, was die gut finden. Ne? Also ja, es gibt und vieles, so wie du gesagt hast, einfach nur mal, ja, mal die Augen offen halten. Wie jetzt kommt so ein Fahrradkäfig draußen auf Parkplatz, kostet viel Geld. Wieso nicht dann den Käfig in der Halle nehmen, der eh zweckentfremdet worden ist, und den zu nutzen dafür? Wie du sagst, muss ich immer viel Geld ausgeben, muss man schon nur Ideen haben und auch finden. Ne? Genau. Und wie gesagt, also am besten ist immer, die Mitarbeiter mit ins Boot holen. Wo sind deren Bedürfnisse? Was möchten die haben? Und dann kommt alles andere schon fast von alleine. Also das Beste ist immer, das ist irgendwie mal gesagt worden, als ich mir den Workshop damals angehört habe, man braucht einen in der Firma, der fahrradaffin ist, und am besten jemanden aus der Buchhaltung. Und dann muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, schönen Gruß an Frau Wechtenbruch, unsere Buchhalterin. Ja. Wir waren echt ein tolles Team. Das hat wunderbar geklappt. Und also es war die perfekte Konstellation, muss man einfach so sagen. Klar, kostet ja auch Geld. Muss man ja auch richtig verbuchen können, so etwas, ne? Das ist ja auch nicht jedermanns Sache, genau. Nö. Sehr schön. Aber es geht. Sehr schön. Gut. Danke dir für den Einblick, fahrradfreundliche Arbeitgeber. Also ich kann jeden Arbeitgeber ermutigen, das auch mal für seine Mitarbeiter vielleicht mal anzugehen. Jeder, der Interesse hat, kann sich gerne beim Tom melden oder bei seinem ADFC oder die Seite fahrradfreundlicherarbeitgeber.de mit Bindestrich. Da steht eigentlich alles drauf. Auch das Handbuch ist da zu finden. Und da kann man auch sehen, dass es mittlerweile, Tom, es sind mittlerweile 10 Firmen essen, die zertifiziert sind. Wahnsinn. Ja, guck mal. Ne, das wären täglich mehr. Ne? Mal gucken, wie viele morgen da sind. Nein, also das sind schon echt viele. Und erstaunlich, vielen essen, ja. Ja, also es gibt es sonst nirgendwo in Deutschland. Und da kannst du dir ja vorstellen, was da vielleicht so ein bisschen am Potenzial schlummert. Auf jeden Fall. Ja, Mensch, kommen wir zu den Tales from the Trails. Jetzt haben wir unser Hauptthema schon mal für heute in locker schmissigen 10 Minuten waren das. Nein, das war ein bisschen mehr. Aber die Zeit muss man dem Thema widmen. Das fand ich enorm wichtig, das Thema ein bisschen vorzustellen mal für die Hörer. Die Hörer wollten auch gerne mal so ein bisschen was wissen. So, was erlebt man so alles, wenn man mit dem Rad unterwegs ist, wenn man auf Touren unterwegs ist, wenn man ein bisschen länger fährt, ein bisschen weiter fährt. Wir beide haben uns letztes Jahr getroffen auf einer größeren Veranstaltung. Also für mich auf immer eine größere Veranstaltung, wie ich fand. In Belgien haben wir uns getroffen. In Belgien. Ne? Wir beide kommen aus Deutschland und wir haben uns in Belgien getroffen. Sehr interessant manchmal, ne? Wo man sich überall trifft. Ja, ja, ja. Dort, das war interessant. Bei den Schmugglern, beim Smugglers Pass haben wir uns getroffen. Ich fand das sehr, sehr interessant. Also ehrlich, ich gebe zu, das war mein erstes größeres Event, wo ich dran teilgenommen habe, einfach auch um darüber zu berichten für meinen Blog und auch mal selber an sowas teilzunehmen. Bis dahin habe ich immer so eigene Touren gemacht, mich selber was ausgedacht und selber Touren ausgedacht. Das war eigentlich mein erstes Event, wo ich so richtig dran teilgenommen habe, wo ich geflasht war. Also ich weiß, wie es dir ging. Also ich war geflasht von denen. Also es war cool. Also das war muss ich sagen. Also ich habe vorher auch nicht so massiv an Events teilgenommen und letztes Jahr ging das bei mir halt auch so ein bisschen durch die Decke. Mhm. Und das war ja noch relativ am Anfang des Jahres. Ich weiß gar nicht, war das nicht März? Mai war das. War das schon Mai, um Gottes Willen. Im Mai war das. Okay, naja. Pfingsten ist, die Smugglers Pass, der nimmt sich den Pfingsten dieses Jahr auch. Dieses Jahr fällt der Pfingsten auch aus mit Smugglers Pass, ja. Ja, stimmt. Nee, im Mai ging das letztes Jahr bei mir dann so tok, tok, tok jedes Wochenende und stimmt. Und der Smugglers Pass, viel geworden, der ja. war, ja. Ja, also, aber es war ein schönes Event. Also, der hat ja auch zum ersten Mal stattgefunden. Genau, das war ein erster Aufschlag von denen. Ich persönlich habe da relativ früh von erfahren, von dem Smugglers Pass, weil ich ja öfter schon mal ein bisschen auf den belgischen Seiten Facebook ein bisschen rumwildere und da mit einem Übersetzungsprogramm, einem Translator schon mal ein bisschen gucke, so, was machen die, worüber unterhalten die sich? Und da habe ich schon relativ früh gesehen, dass da sich ein paar Leute zusammengefunden haben, die was auf die Beine stellen wollten. Ja, die hatten auch keinen Namen gesagt, dazu veröffentlicht, aber gesagt, wir machen super geiles Event, wir haben was vor, wir sind ambitioniert. Wer Bock hat, der meldet sich einfach mal kurz per E-Mail. Habe ich gesagt, ja klar, melde ich mich doch mal, ne? Hört sich interessant an. Und so haben die es auch wirklich gemacht. Also ich habe mich mit einem der Hauptinitiatoren da ein bisschen länger unterhalten, auch nachher der Erwin, und mit dem ich auch jetzt regelmäßig in Kontakt bin. Das war wirklich eine Aktion, also wenn ich da aus dem Nähkästchen plaudern kann, von diesem Event. Die waren selber ein bisschen überrascht einmal von dem Event selber, wie enorm die Resonanz war, wie viele von mal da mitmachen wollten. Da waren die sehr überrascht von. Und wovon die auch überrascht waren, von dem Aufwand, den man als Veranstalter da hat. Aber wer da war, du warst ja auch da, der wird sich nicht wundern, dass die viel Arbeit hatten, weil ich fand das wirklich, wirklich genial gemacht. Also das fand ich also von der, angefangen von der Location, über die Einrichtung mit einer schönen Sitzecke aus nicht nur einfach Holzplatten hingeschmissen, sondern so richtig schön zusammengezimmert und mit Decken und mit sind richtig schöne Site angelegt mit einem großen Feuer in der Mitte, nicht wo man sich hinsetzen muss, um den Füßen verbrennt, weil das war ein größtes Areal, was sich angemietet haben da von der Stadt, wo die Stadt auch zum Glück auch mitgespielt hat, denen das ihr auch bereitgestellt hat, auch weiterhin. Also super Areal, super toll eingerichtet. Genügend Bier, genug Fritten und Burger da. Auch vom Design her haben die es wirklich toll gemacht. Also ich habe mich geflasht, wie ich da war. Ich weiß nicht, wie es dir ging, wie du angekommen bist. Ja, ich bin ja erst Samstagmorgens angereist. Genau. Tatsächlich mit dem Auto. Du bist ja schon einen Tag vorher und hast da abends schon Party gemacht und High Life und gib ihm und ich hab dann die Tassen. Ja, wenn ich es mache, dann mache ich es auch richtig. Das heißt, klar, ich habe das gemacht, was sich nicht jeder leisten kann, auch wenn man einen Urlaub nehmen muss dafür. Das Event war halt am Wochenende. Samstags hat's begonnen. Ich habe mir halt das Ziel gesetzt, weil ich kein Auto mehr habe, weil ich es abgegeben habe, weil ich jetzt fast alles nur mit dem Fahrrad mache oder mit Auto der Frau. Da habe ich mir gesagt, nee, da fährst du mit dem Fahrrad hin, weil Belgien ist nicht so weit. Kommod anschmeißen und gucken, wie ist die Strecke dahin. Dann bin ich halt freitags, muss ich doch noch in die Firma zu einem Termin morgens früh und bin dann vormittags, freitags losgefahren. Bin dann mit der Bahn, weil schon ja ein bisschen Spätvormittag war, bin ich dann bis Aachen gefahren und bin dann von Aachen losgefahren. Also mein Fahrrad gepackt, Donnerstag mein Fahrrad gepackt, damit zur Arbeit gefahren mit dem gepackten Fahrrad, Bikepacking komplett vollgepackt und dann freitags mittags bin ich dann in Aachen los und nach Belgien darüber gefahren, habe mir das mal einfach mal ein bisschen das Land gegeben. Da war ich eh schon begeistert. Das heißt, ist ja schon, sobald du über die Grenze bist, aus Deutschland raus, da wird es ja als Fahrradfahrer für dich ganz anders. Ne? Das ist ja komplett Paradies, ne? Paradiesische Zustände. Ja, also eigentlich ist das so, du fährst über Grenze und schreist Gravel. Genau, hier will ich, hier lebe ich, hier will ich bleiben, hier bin ich zu Hause. Also allein schon das hat mich echt geflasht. Also allein da zu fahren macht richtig Spaß. Also ich bin da auch hier, ich bin eine Schleife über Maastricht gefahren, habe ich mir noch ein Fischbrötchen auf dem Marktplatz gegessen, weil da Freitagsmarkt ist, habe ich mir das nochmal gegeben. Also allein die Anreise habe ich für mich zu meinem eigenen privaten Event gemacht. Für mich war das ein Event, einfach mal dahin zu fahren mit dem Rad. Also für mich persönlich war es halt vom Kopf her, ich will zum Rad-Event, da will ich nicht mit dem Auto hinfahren. Klar, das ist Luxus, ne? Manche müssen halt arbeiten, wenn die hinwollen, fahren die mit dem Auto hin, aber ich konnte es mir leisten, ich habe gesagt, komm, zeitlich gesehen, ich fahre mit dem Fahrrad dahin. Das hat mich vom Kopf so frei gemacht. Also die langen Radfahren, du kennst das, ne? Der Kopf wird frei. Ja. Du kannst nachdenken oder auch nicht nachdenken und du hast den Kopf komplett frei. Du bist tief entspannt. Freitags bin ich dann angereist, habe mein Zelt bei gehabt und die haben halt ermöglicht, dass die Früheinreiser freitags da schon mal zelten konnten. Wir waren da mit, ich glaube, 10 Leute waren wir da, schon vorher am Abend und da haben wir halt, ja, und die Veranstalter halt, die haben halt schon dafür gesorgt, dass wir dann nicht verhungern. Das heißt, schon mal ein paar Burger gemacht und ja, das, die üblichen Hopfenkaltschalen da schon mal bereitgestellt. Das belgische Bier ist ja, ja, brauche ich nicht so sagen, ne? Das war ein schöner Abend. Lecker. Das war ein schöner Abend, der am nächsten Morgen geendet hat, halt mit früh aufstehen und dann habe ich euch auch schon getroffen, direkt wie ihr angekommen seid mit dem Auto. Also für mich war das genial, ich fand das super. Allein schon die Anreise, kann ich jedem empfehlen. Also wenn es in der Nähe ist und wer es kann, also alles, was unter 200 Kilometer Anreise ist, ehrlich, warum nicht mit dem Rad anreisen? Ist definitiv ein Erlebnis, gebe ich dir recht. Bei mir war es halt so, ich bin ja alleine mit dem Auto angereist. Hier meine Freunde, hier der Chris und der Daniel, die sind ja auch schon freitags hingefahren. Bei mir war es halt so, dass ich danach ja noch meinen Radurlaub in Belgien verbracht habe, an verschiedenen Punkten. So war ja mein Plan und hatte deswegen komplette Equipment für sämtliche Gelegenheiten mit und bin dann halt erst Samstag morgens angereist. Mich hat es ja so ein bisschen gefuchst. Ich hatte auch freitags noch Dienst, aber wenn man dann schon abends die Bilder gesehen hat, irgendwo Instagram oder sonst wo, was da so los war, das kannst du dir vorstellen. Das haben wir extra gemacht. Natürlich. Also, ehrlich, mir hat es eigentlich so direkt die Bestätigung gegeben, hier bin ich richtig. Also die richtigen Leute, klar, die üblichen Stereotypen, ne? Bärtige Männer mit Flanellhemden, die mit Bier in der Hand da über Räder quatschen. Ehrlich, das war total entspannt. Klar, wir reden alle auf Englisch, ne? Wir verstehen uns alle so sofort auf Anhieb. Für eine Sprache haben wir uns halt auch gefunden. Damit kommt man auch ganz gut klar, auch wenn man nicht besonders gut Englisch sprechen kann. Manche können auch Deutsch. Also ehrlich, man ist da super aufgehoben. Ich war allein da, also ich kannte niemanden da. Niemanden, der da war, kannte ich, außer mal vom Schreiben oder mal von irgendwo lesen im Internet. Aber persönlich habe ich keinen da gekannt. Den Ulf habe ich gekannt, genau, den Ulf kannte ich, mit dem habe ich schon vorhin eine Runde gemacht, der kam ja auch den Freitagabends kam der auch mit seinem Bus an, mit dem Bulli und mit seiner Frau, kam der da an, nee, richtige Reihenfolge, mit seiner Frau und seinem Bulli, kam einen an, aber das war der Einzige, den ich kannte, ansonsten kannte ich niemanden da und ich habe mich so gut aufgehoben gefühlt da, das war sowas von freundlich und offen, die Atmosphäre, mit einem lecker Bier in der Hand und Burger am Feuer sitzen, kriegst du immer Kontakt, also habe ich so für mich empfunden. Ja, also ich habe mittlerweile ja einige Events in Belgien gemacht, habe ich überall so empfunden. Die sind da total offen, total relaxed und entspannt. So vom Gefühl her, jo, wir machen das hier jedes Wochenende. Wahrscheinlich ist es auch so. Ja. Aber das finde ich schon ganz wichtig, wenn du da hinkommst und du fühlst dich wohl. Du hast dann richtig Bock auf dieses Event, du willst fahren und genießt aber dieses Ganze drumherum. Wie gesagt, hier Lagerfeuer, das ist Abenteuer und darum geht es uns ja auch so ein bisschen. Genau. Ne? Und dieses Motto halt, Smugglers Pass, finde ich ja prinzipiell schon Abenteuer. Ne? Wenn man an die ganzen Grenzen denkt, wo früher Kaffee geschmuggelt wurde oder Zigaretten oder weiß der Geier was, finde ich total spannend. Und man weiß genau, das sind so kleine Pfade, die mal links, mal rechts, mal links, mal rechts sich durch die Wälder oder Felder winden. Und die wollen wir fahren mit unseren Gravelbikes. Und das finde ich super und lockt mich definitiv immer hinterm Ofen vor. Wie du sagst, ich finde es toll, wenn man so als Veranstalter nicht nur einen guten Namen findet für ein Event und sagst so, Smugglers Pass und sagst so, wir fahren mal eine Runde durch die Wälder. Ja, schön. Aber wenn da so eine Geschichte hinter ist, wir waren halt grenznah an Holland zum Beispiel auch dann, ne? an der holländischen Grenze sehr nah und die Geschichte ist halt so, dass da überall geschmuggelt worden ist. Deswegen Smugglers Pass. Wir sind alle Schmugglerpfade da lang gefahren an der Grenze. Natürlich nicht nur die Schmugglerpfade, dafür sind zu wenig gewesen. Wir haben, ich glaube, das war eine 140 Kilometer Runde, war das, glaube ich, die wir gefahren sind da. Irgend sowas. Also ich bin kürzer gefahren. Ich habe ein paar Sachen ausgelassen. Die Sandstrecke habe ich ausgelassen, aber trotzdem habe ich trotzdem Spaß gemacht. Also ehrlich, man muss das ja auch gar nicht alles fahren. Ne? Du hast die Sandstrecke ausgelassen? Ja, ist nicht dein Ernst? Doch, ich habe sie ausgelassen. Also, Ich wusste also bei Instagram, ich wusste es. Bei, ich bei hab, Instagram das Bild habe ich gesehen ein Foto, von dir. Wo ich fast, es sieht so aus, als ob ich kotze. Ja, genau das Bild. Nein, also ich hab's nicht, aber ich war ja fix und alle ja auf dieser Heißsandpassage. Ich wusste es. Das kostet mich die letzten Körner und ich stand da mit dem Chris. Ja, ich hab gesagt, das kann doch nicht deren Ernst sein, oder? Das kann nicht deren Ernst sein. Ja, ich. Und dieses Foto haben die Jungs vom Smugglers Pass hinterher auch gesehen ja und wollten die eigentlich für dieses Jahr irgendwie in eine Werbung mit einblenden, weil die haben sich kaputt ja geladen. Richtig. Ja. Ja, die habe ich ausgelassen. Ich bin mit Daniel gefahren zusammen. Also den Daniel habe ich noch getroffen unterwegs. Also Cycling Dan habe ich noch getroffen unterwegs. Und mit ihm bin ich dann eigentlich so gefühlt ab der Hälfte der Strecke gefahren. Hat mehrere Gründe gehabt. Einmal, ich finde den nett. Wir haben uns gut verstanden. Wir können uns gut unterhalten. Obwohl ich eigentlich auch lieber der Alleinfahrer bin. Daniel eigentlich auch, der fährt auch lieber so ein bisschen alleine für sich und ja, wir sind so kurz ins Gespräch gekommen, weil er stand da und hat so traurig geguckt, weil sein Flachmann hat einen Geist aufgegeben gehabt, der ist kaputt gegangen. Da war der kaputt oder war der leer? Der war erst kaputt und dann war er leer, weil er kaputt war, mussten wir beide den leer machen und dann haben wir gesagt, komm, da können wir auch zusammen fahren. Das war auch nicht schlecht, weil ich habe ein bisschen Hässel gehabt mit meinem GPS. Ich habe noch das alte Garmin dabei gehabt und ich habe einen Fehler gemacht, die Strecken, die wir bekommen haben, die GPX-Strecken, habe ich bei Komoot mit dem falschen Profil importiert und habe dann die falschen Strecken nachher bekommen auf meinen Garmin und das sah ein bisschen komisch aus auf dem Edge 705 und der hat mich in Wege geführt, der hat alternativ geroutet, wo eigentlich gar nicht die Strecke war. Das heißt, ich habe vom Weiten teilweise ein paar Radfahrer gesehen, dachte ich, haha, guck mal, die sind alle falsch. Da dachte ich, Moment mal, die können nicht alle falsch sein, wenn ich nur hier fahre. Also okay, änder mal deine Ansicht, du bist falsch. Ne? Also nicht 100 Geisterfahrer, sondern ein Geisterfahrer und der war ich. Naja, dann habe ich mir an Daniel gehalten, der hat das Richtige, der hat das Wahoo dabei gehabt, der hat die richtige Strecke drauf gehabt. War auch ganz, ganz gut, dass ich mich an ihn gehalten habe, dann habe ich die richtige Strecke auch drauf gehabt. Und ich wusste, dass es auch die Sandstrecke zum Ende gab und naja. Ja, super. Schön, das mal zu hören. Ich habe gedacht, du warst auch so tapfer. Und der Chris und ich, wir sind geballert wie die Bekloppten. Also wir haben echt Tempo gemacht. Und das war dann so der Hammer am Ende. Hab ja auch Späße gemacht. Ne? Wir waren drin, Daniel und ich waren drin und ihr kommt an und sagt, hey, wo bleibt ihr denn auf Google geguckt? Wo bleibt ihr denn so lange? Ne? Ja, haben euch ein Jahr verschwiegen, dass wir abgekürzt haben. Also ja, mittlerweile wusste ich es ja, aber du kommst da rein und das ganze Lager ist voll. Ja. Alle Leute da. Ja. Und du merkst, du bist fix und alle. Du denkst, du hast alles gegeben. Höchsttempo über die Schotter- und Sandpisten bis zum Erbrechen. Und nach dir kommen noch zwei Leute ins Ziel. Also war schon skurril. Also ich weiß es nicht wirklich aus den richtigen Quellen, aber ich glaube auch, dass viele abgekürzt haben. Ehrlich, warum auch nicht? Weil das macht es für mich auch aus, weil die Strecken sind zwar in Anführungsstrichen vorgegeben, die sind gescoutet, aber das ist ja kein Rennen, ist ja kein Racing, keine Zeitnahme. Es gibt ja keine Platzierung, wo man sagt, ey, die sind ja, Platz 1 bis 10 sind die und die und die letzten sind die. Gibt's da halt einfach nicht beim Gravel. Ne? Man fährt wie man will. Also ist es schön, wenn die Strecke vorgegeben ist. Die kann man auch ein bisschen von abweichen von der Strecke. Aber im Großen und Ganzen ist es ja das, was du draus machst, ne? Aus der Gravelstrecke. Ja, gebe ich dir teilweise nur recht. Ja. Also, dass es kein Rennen ist und dass es einfach nur ums Fahren geht und nicht um Zeitnahme, ist auch völlig in Ordnung. Finde ich auch gut so. Jeder fährt dieses Event oder solche Events nach seinem Gutdünken. Aber für mich ist der Track der Track. So, weil ich sehe das so, die Jungs, die machen sich Gedanken über die Strecke, die suchen kleine Pfade aus, die haben sich was dabei gedacht. Und irgendwo honoriere ich das dann auch damit, dass ich diese Strecke fahre. Weißt du, was ich meine? Kann ich nachvollziehen, ist richtig, ja. Also wenn ich jetzt irgendwann merke, boah, ey, ich kann nicht mehr und ich bin wirklich am Ende und könnte jetzt hier abkürzen, alles gut. Ne? Ich mache da auch keinen Vorwürfe, wenn er da abkürzt. Aber für mich persönlich ist wirklich so, ich will diesen Track, den die Leute da entworfen haben, gefahren sind, gescoutet haben, vielleicht ein Jahr lang oder noch länger, den fahre ich. Da habe ich Bock drauf. Ich möchte sehen, was die sich dabei gedacht haben. Und also für mich ist der Track der Track. Hast du recht. Im Grunde hast du recht, ja. Ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, so viele, die jetzt erstmal mit dabei sind, sagen, oh, ich muss die Strecke jetzt fahren. Ich sage, oh, ja, das ist toll, wenn du fährst, aber im Grunde musst du das nicht. Du hast keine Zeitnahme. Und wie du sagst, wenn du halt nicht mehr kannst oder wenn dein Rad kaputt ist, irgendwie, wenn du nicht mehr richtig schalten kannst, wenn dein Bein kaputt ist oder dein Kopf kaputt ist, ja, mein Gott, dann fährst du halt kürzer. Wenn du kein Wasser mehr hast und keine Gels mehr hast, wo du dich aufputschen kannst, ja, mein Gott, dann kürzt du halt auf 80 Kilometer nachher ab. Aber ja, gibt dir recht, die haben sich dabei was gedacht. Gerade die haben sich was bei der Strecke gedacht. Die haben da sich echt viel Mühe gegeben bei der Streckenplanung. Das wär dieses Jahr auch sehr spannend gewesen. Deswegen wird es nächstes Jahr noch spannender. Ich darf noch nichts verraten, aber Smugglers Pass wäre dieses Jahr richtig abgegangen. Also die Strecke ist zu 60, ich glaube, es waren 70%, komplett neu gescoutet, ganz andere Strecke. Also was ich verraten kann, am Schluss die Sandtour, diese tiefen Sandfurchen, die sind weg, die gibt's nicht mehr. Es gibt eine andere Strecke, die aber weitaus besser ist. Weitaus besser. Es kommt darauf an, wer sowas sagt. Die Belgier sind ja eigentlich Racer, ne? Beim Massenstart, ne, da siehst du ja schon, ne? Also eigentlich geht's ja gesittet und ruhig zu, aber Belgier haben ja, die machen ja aus allen Jahren ein Rennen, ne? Für die ist ja alles ein Rennen. Und auch wenn keine Zeitnahme ist, die fetzen wie los, wie geht nix, ne? Ja, es war ja fliegender Start. Ja, genau. Und ich glaube, nach den ersten 10 Kilometern habe ich gedacht, man hält ja mit. Das ist ja dieses typische. Ja. Ich muss ja nicht feiern, nicht hier auf Zeit. Es ist kein Rennen. Das sagt man sich jedes Mal. Wenn die vor dir losperzen wie die Wildsäuer auf der Grenze, dann fährst du dieses Tempo mit. Da bleibst du dran. Nach den ersten 10 Kilometern habe ich gedacht, dieses Tempo über die gesamte Strecke. Ach du Heiliger. Ja, habe ich auch gedacht. Irgendwann entzerrt sich das ja. Ja, richtig. Es gibt halt die Auslese. Aber wie du sagst, dann hast du vielleicht einen, so einen kleinen, schmalen Waldschwell, der geht 3 Kilometer. Sowas findest du bei uns ja nicht direkt immer hier, also nicht in meinen Gebieten. Und dann willst du dich abreißen lassen, weil hinter dir sind ja auch wieder 20 Belgier, die natürlich drücken, ne? Die schwirbeln schon dein Hinterrad so ein bisschen ab, ne? Wenn du nicht Gas gibst, ne? Und dann täuscht du halt schon mal ein bisschen was vor und fährst rechts ein bisschen ran, lässt überholen, dann ist wieder gut, dann bist du entspannt, ne? So bin ich dann wieder. Ich sag, nee, komm, ich lass mich da nicht stressen, ne? Wie du auch, erst 10 Kilometer, ey, komm, das ist jetzt nicht so anstrengend, aber dann denkst du, nee, das machst du keine 130 und 140 Kilometer mit jetzt, ne? Nee, also man muss sich auch selber so ein bisschen einschätzen können für solche Sachen. Ja. Also wenn man ein Gravel-Event mitfährt, muss man sich eigentlich wirklich selber gut einschätzen können, wie dein Leistungsvermögen ist, was du kannst. Es ist ja teilweise halt auch eine technische Fahrweise, die du da am Tag legst. Über, was hatten wir, Kiefern, Wurzeln, schwerster Schotter mit Schlaglöchern. Du musst ja, reagieren können. Und wenn Ruby, du Kopfsteinpflaster. Solche Geschichten. Also man muss schon sein Fahrrad gut beherrschen können. Ja. Und wenn einer jetzt sich gestern ein Gravelbike gekauft hat und morgen bei so einer Sache mitmacht, ist ja an sich gut, ist ja an sich schön, aber das sind Idee, Leute, die überschätzen sich. Ja. Und da will ich auch keinem was Böses, aber man sollte, glaube ich, für solche Sachen erstmal gucken, dass man das Fahrrad sicher beherrscht und dann hinterher let's fetz und können sie alles geben. Also finde ich, also ja. Keinem was Böses, ich gönne das allem solche Erlebnisse. Aber das ist halt auch wichtig für die eigene Sicherheit, sein Fahrrad gut beherrschen zu können. Weil manchmal in diesem Tempo wechselt das Terrain ja unter dir so schnell. Und es gibt ja diese Geschichten, wenn dein Hinterrad ausbricht, die einen können das beherrschen. Wie soll ich das sagen? Das ist so ein neuronisches Gedächtnis. Richtig. Dein Körper reagiert einfach. Ne? Du überlegst nicht, du reagierst. Du überlegst nicht mehr, du reagierst. Und das kann man tatsächlich ja trainieren. Richtig. Und wie gesagt, wer gestern sich dann ein Fahrrad gekauft hat, der wird das nicht morgen können. Muss man auch selber dann so ehrlich sein. Genau, das muss man, da habe ich ja letzte Woche auch mit Ante ein bisschen drüber gesprochen, so die Motivation, so, weil was sollte man da eigentlich wirklich für sich selber machen, physisch wie auch psychisch, bevor man zu so ein Event geht. Wie du sagst, also da kann man gerne machen, aber raten sollte man jeden erstmal seine eigenen Grenzen so ein bisschen ausloten. Nicht nur fahrtechnisch, sondern auch körperlich bisschen ausloten. So, was ist mein Körper eigentlich gerade bereit zu leisten? Kann ich gerade überhaupt über die 100 Kilometer fahren? Kann ich gerade überhaupt wirklich in einem höheren Tempo, wie du sagst, auch mit wechselndem Gelände so über 100 Kilometer mal fahren, in so einem Modus, den du auch kopfmäßig so ein bisschen hinbekommen musst? Und habe ich die Möglichkeit, mal meine Grenze oder andersrum über meine Grenzen, die ich gesetzt habe, darüber hinauszugehen? Das ist ja auch eine psychische Sache, die man sich selber ein bisschen anlernen muss, ne? Ja, definitiv. Ich meine, es spielt auch viel der eigene Wille eine Rolle. Genau. Aber ich kenne es halt von mir selber, wenn deine Muskulatur für solche Events noch nicht gebildet ist, allein die Haltung nach vorne, ja, im Rennradbügel, sage ich jetzt mal, in der Dropbar, deine Nackenmuskulatur, die ist ja noch gar nicht ausgeprägt. Ja. Der tut hinterher alles weh. Und von Füße über Hintern, über Schultern bis zu den Händen, ne, die Gelenke. Ja, du wirst halt durchgeschüttelt ohne Ende. Klar. Da kannst du kein Bier mehr halten, ne? Da machen sich viele ja vorher gar keine Gedanken drüber. Ja. Ne, was da auf einem zukommt, was das bedeutet, solche Strecken zu fahren. Und man sollte sich langsam damit vertraut machen, dann ist das auch völlig okay. Genau, also kleine Touren für mich selber, ich habe es auch gemacht, für mich selber kleine Touren selber geplant und einfach mal mich rangetastet an meine Grenzen. Wo ich so sage, komm, ich fahre morgens los, mal gucken, wie weit komme ich denn in dem Gelände? Ne? Einfach mal die Taschen voll gemacht mit Getränken und Essen, mal gucken, wie weit ich komme. Und wenn ich merke, ich kann nicht mehr, ist das wirklich so? Kann ich nicht doch noch ein Stückchen mehr drauflegen? Kann ich nicht doch noch mal abzweigen und dann nochmal die 20 Kilometer Runde doch noch mal nehmen? Das heißt, ich habe mir so Pläne, ich habe mir selber persönlich Pläne gemacht. Ich liebe das, Pläne zu machen. Ich muss mal Plan B haben. Ne? Also Komoot hab ich recht früh kennengelernt. Ich habe eine Strecke geplant, wo ich sage es mal aus Luft gegriffen, so, das ist eine 80 Kilometer Strecke, die für mich damals schon wirklich enorm war, eine 80 Kilometer Strecke, und habe dann aber einfach eine Alternative geplant, so ein paar Ausstiegspunkte, wo ich gesagt habe, okay, an dem Punkt kann ich jetzt verlängern und an dem Punkt kann ich verkürzen. Das heißt, ich wusste ganz genau, da ist eine Bahnhaltestelle, da kann ich durch den Wald abkürzen, da kann ich noch eine große 20-Kilometer-Schleife dranhängen, wenn ich wirklich will. Das heißt, ich wusste schon, wenn ich es körperlich anscheinend kann, dann könnte ich noch ein bisschen mehr machen. Das heißt, ich wusste schon, wo ich abbiegen sollte, wo ich entweder abkürze oder verlängere. Das hat mich so ein bisschen von meinen Gedanken befreit, dass ich mir da ad hoc einfach so einen Plan machen muss und ich weiß nicht, wo ich bin und ich weiß nicht, ob ich genügend Ausrüstung dabei habe. Das heißt, ich habe übertrieben mit Ausrüstung, alles mitgenommen, was geht, und habe dann festgestellt, okay, mir geht's ganz gut, ich habe meine 70 Kilometer schon gefahren, ich mache jetzt nochmal eine 20 Kilometer Ausreißer und nochmal oben drauf und fahre jetzt nicht direkt nach Hause. Das habe ich einfach selber ein bisschen ausgelotet. Ja, ist auch richtig so. Genauso sollte man das eigentlich machen. Genau. Finde ich prima, weil desto weniger hast du auch hinterher Probleme auf der Strecke. Ne? Und allein auch von den Schmerzen her, Schmerzen, wenn du Schmerzen hast, hast du irgendwann auch keine Lust mehr. Richtig. Und das willst du ja vermeiden. Genau. Ne? Und da sollte man sich langsam rantasten. Wo ist meine Schmerzgrenze? Das halte ich aus. Und vielleicht immer so ein 10% mal peu à peu drüber gehen. Und dann hat man auch auf solchen oder auf solche Geschichten richtig Bock und auch Spaß. Und das ist das Wichtige. Ja, und wie du sagst, ein wichtiges Thema, ne? Schmerzen. Natürlich gibt es Schmerzen. Ja. Ja. Bei manchen ein bisschen mehr, manchen ein bisschen weniger, aber ja, es tut manchmal auch weh. Ja. Manche Bereiche, die man überschreitet, tun auch weh, aber das hört auch immer wieder auf. Das ist dann nicht ganz so schlimm. Das kann man auch ertragen. Ne? Männer können das ertragen, wenn Frauen sowas können, dann können wir es auch ertragen. Ja, definitiv. Also. Ja. Nein, also da muss man sich auch keinen Kopf machen oder bange vor sein, ganz und gar nicht. Also wenn man sich bewusst drüber ist, das kann jetzt am Anfang ein bisschen zu Schmerzen kommen, im Nacken, in den Armen, weil man die Haltung nicht gewohnt ist. Man verkrampft an den Händen, die Hände schlafen ein. Das ist eine reine Trainingsfrage. Und man merkt ja wirklich nach jeder Fahrt, es bessert sich. Ne? Ja. Und deswegen, also es gibt viele Mittel, da so ein bisschen nachzuhelfen. Also jetzt keine Pillen Nein, sowas nicht. Aber halt dieser normale Trainingseffekt, der stellt sich einfach ein. Ja, richtig. Dein Körper weiß, was kommt. Ja. Ne? Und da können so Events wie Swaggers Pass richtig Spaß machen. Ist ja nicht der einzige. Es gibt ja viele, viele andere Events. Aber ich habe da mal ein bisschen rausgewählt, einfach nur, weil wir beide da waren. Aber ich glaube, wir haben so ziemlich beide so das gleiche Fazit. Es war geil, hat Spaß gemacht. Gern nochmal. Ja. Obwohl wir beide eigentlich so, ja, ich angereist mit dem Fahrrad und ich bin auch wieder mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Ich habe dann nochmal die 160 Kilometer am Tag später, am Sonntag, nach dem Aufstehen, mich auf dem Weg nach Hause gemacht. Deswegen, das war auch eine Gründe, wie ich abgekürzt habe. Ne? Also, weil nächsten Tag habe ich nochmal 160 Kilometer vor der Brust gehabt, wo ich so hatte, Kopfsache, komm, jetzt, du machst jetzt nicht alles voll, du kürzt jetzt einfach nur ein bisschen ab, weil es geht, weil nächsten Tag fährst du eh nochmal 160 Kilometer. Hab ich gesagt, komm, das reicht mir dann. Das war einer der Gründe, bin ich ehrlich. So, ja, also ist auch alles gut. Also ich werde da nie jemanden Vorwurf machen. Jeder Meter, den jemand mit dem Fahrrad fährt, immer ist super. Finde ich klasse. Ja. Und deswegen Empfehlung, geht zu solchen Events. Wenn ihr glaubt, ihr seid soweit, dann seid ihr auch wirklich soweit. Also macht ein paar Testfahrten für euch und dann meldet euch auch mal zu den Events an. Und ehrlich, wenn man es nicht schafft, die Option gibt's gar nicht, weil dabei sein ist schon das Schaffen. Das heißt, man muss nicht die Strecke komplett durchfahren. Wenn man sagt, ich schaffe, schafft man es nicht. Da kriegt man auch keine Strafzeit, keine Strafkarte, ist man trotzdem dabei. Wie gesagt, wie Tom sagte, aber nicht ganz unvorbereitet. Das ist schon echt sehr hilfreich. Das bereitet euch anständig vor und meldet euch einfach mal zu diesem Event an, fahrt dahin. Das ist echt super. Das macht echt Spaß. Ja. Geile Typen, geile Leute, die man trifft. Also in Belgien, glaube ich, trifft man immer die gleichen Leute sogar. Trifft man die gleichen Leute. Das ist Hammer. Das ist echt Hammer. Also da also kann ich schon erzählen. Auf Fotos siehst du immer die gleichen Leute, ne? Immer die gleichen Leute und das ist immer aber lustig. Dadurch entstehen auch immer neue Kontakte. Ja. Ne? Ja. Und das ist so, also ich habe viele Leute aus Belgien mittlerweile, mit denen ich über Instagram immer noch in Kontakt bin durch diese Events. Ja, ich auch, komischerweise. Ist ganz toll. Und da kriegst du halt auch einiges mit, ja. Was dann vielleicht noch so kommt in Zukunft. Und oder es dies Jahr nicht kommt. Oder was nicht kommt. Ne, leider. Aber letzten Endes, das ist das, was diese Events ausmacht. So, die sind nicht zu groß, nicht zu überladen. Ne, ja. Du sitzt nachher in einer Runde beim schönen belgischen Bier. Kann ja auch in den Niederlanden sein. Ist ja nicht. Genau. Ne? Aber dieses Gemeinschaftsgefühl. Du weißt nicht, wer neben dir sitzt, ob das ein Arzt ist oder ob das Baggerfahrer ist. Es spielt überhaupt keine Rolle. Man sitzt da, erzählt über den Tag. Ja. Beim Bier, bei Fritten, am Lagerfeuer vielleicht noch, wenn man vielleicht nochmal abends da bleibt, ein bisschen länger. Und ja, also das ist ein Gemeinschaftsgefühl, kann man schwer beschreiben. Und das ist echt, das hat echt Spaß gemacht. Also ich bin auf jeden Fall nächsten Events hier dabei, wenn welche gemacht werden. Ja, wenn es zeitlich passt irgendwie, also dieses Jahr wäre ich zeitlich nicht beim Smugglers Pass gewesen, aber wenn es nächstes Jahr passt, bestimmt. Dann freue ich mich auf nächstes Jahr. Ich weiß schon ungefähr, was kommt nächstes Jahr. Das wird richtig geil. Schön. Kann ich ja schon sagen. Das wird ein geiles Event. Macht Spaß. Also mit dem macht's, die können es echt gut planen. Was ich aber anfangs sagte, ich glaube, das Thema lasse ich jetzt weg, weil das können wir nächste Woche nehmen. Nächste Woche habe ich so als Thema mir mal ausgesucht, da habe ich noch einen neuen mit dabei. Der Ken wird, wenn alles klappt, nächste Woche mit dabei sein. Du wirst mit dabei sein, wenn alles klappt, wenn der Staub sich bei dir gelegt hat. Und dann haben wir so das Thema als Vorschau jetzt schon mal Events. Das heißt, wir werden mal so ein bisschen das Hauptthema Event beleuchten. Events, einmal die Night of the 100 Miles, also von dir und Daniel. Und das Greffelrünsche, was jetzt auch abgesagt worden ist, von Ken. Da werden wir mal so das Thema Events ein bisschen beleuchten. So, was habt ihr so geplant? Wie habt ihr die Events geplant? Wie geht ihr an die Planung heran? Wen involviert ihr bei der Planung? Wie macht das mit den Anmeldungen? Wie macht das dieses Jahr mit den Absagen? Wie macht ihr das mit dem Scouting? Also alles das, was so Eventplanung ist, also von Planung bis hin zur Absage dieses Jahr, machen wir, glaube ich, so alle Höhen und Tiefen mit nächste Woche. Bisschen vielleicht zum Thema Finanzierung, da kann ich auch, obwohl ich selber kein Event selber geplant habe, aber ich bin halt durch meinen Blog, durch meinen Kalender halt von vielen Eventplanern habe ich sehr viel Information bekommen, interne Informationen bekommen. Das heißt, ich weiß ungefähr, was die so wie einplanen, auch finanziell, was die jetzt für Probleme haben dieses Jahr, auch durch die Absagen. Und da werden wir nächste Woche, denke ich mal, eine recht interessante Runde für euch zusammenbekommen. Ich denke mal, das wird auch einige Hörer sehr interessieren, weil ich hatte ja die Resonanz bekommen, ja, gerne mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, genau. Ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit. Genau, genau. Und es gibt ja auch bestimmt viele, die denken, Mensch, ich hätte auch mehr gern so ein Event geplant, so da, wo ich wohne, ich kenne meinen Wald, meine Strecken in- und auswendig, aber das würde ich gerne anderen Leuten mal zeigen, wie plane ich denn so ein Event? Was für ein Stab an Mitarbeitern muss ich denn einstellen und wie viel Venture Capital muss ich mir einsammeln von irgendwelchen Geldgebern, Business Angels, dass ich mir sowas finanzieren kann, einfach mal, dass wir da mal aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern können, wie man sowas aufsetzt. Ja, wie bestimmt interessant. Ja, ihr hört schon, Unterton. Das ist, ich glaube, manchmal nicht wirklich so schwierig, wie man sich das vorstellt. Obwohl das, ja, ich will es nicht schmälern, das ist verdammt aufwendig, aber ich glaube, so schwierig, wie manche das vorstellen, ist es dann eigentlich doch nicht. Es ist einfach nur eine Fleißarbeit, denke ich mal, ne? Ja, es kommt drauf an, was man draus machen will. Okay, siehst du, da spricht wieder einer, der es noch nie selbst geplant hat. Ihr könnt gespannt sein nächste Woche. Ich werde da mal ein paar fiese Fragen stellen können an euch beide. Also beide haben Events schon geplant, durchgeführt und ja, für dieses Jahr, so wie es aussieht, auch abgesagt. Ken wird dabei sein, Tom auf jeden Fall auch, so wie es sich anhört. Wenn das klappt und die Stromleitung nicht durchtrennt ist bei dir, ich mache ihm gerne Mut. Ja, ach nee. Nee, ich freue mich auf nächste Woche. Also ich glaube, das wird interessant. Ja. Ja, auf jeden Fall. Für die Zuhörer sehr interessant. Aufruf auch nochmal an die Zuhörer. Wir haben schon Feedback bekommen. Wir sind weiter an Feedback von euch sehr interessiert. Schreibt uns einfach. Schreibt entweder Biking Tom direkt, schreibt mir direkt, schreibt hier in die Kommentare rein. Ihr findet uns auch seit heute. Wir haben Mittwoch, den 8. April, uns auch bei iTunes und auch bei den gängigen Plattformen, sei es jetzt Spotify, sei es unter Pocket Cast, da findet man uns auch. Das war manchmal gar nicht so einfach, uns da überall einzutragen. Da war auch manchmal so ein bisschen das Layer-8-Problem, also das Problem zwischen den Daumen ein bisschen dabei. Das heißt, ich habe da schon mal ab und an mich ein bisschen verklickt. So, deswegen sind manche Verzeichnisse ein bisschen langsamer, ein bisschen später dabei, aber jetzt mittlerweile findet ihr uns überall, hauptsächlich auf gravel-podcast.de und da findet ihr auch den Feed und die Links zu den Verzeichnissen, wo ihr uns abonnieren könnt für euer Podcast-App auf euren iPhone oder Android oder wo immer ihr uns hört. Lasst uns auf jeden Fall einen Kommentar mal da, auch gerne mal einfach nur ein Wort, geil oder scheiße, wer ist egal, Hauptsache irgendein Kommentar, gebt uns einfach ein Feedback, dass wir wissen, gefällt euch, wir reden zu viel Quatsch, wir brauchen andere Gesprächsteilnehmer, wir haben keine Ahnung, wovon wir reden, battert uns zu mit Kommentaren, bin ich sehr daran interessiert. Ich glaube, Tom auch. Ja, also wenn einfach nur geil kommt, finde ich gut, aber wenn nur Scheiße kommt, ja, dann möchte ich gerne wissen, bist, wieso. Okay, ja, das war jetzt ein bisschen, ne? War ja gut, aber ja, natürlich. Also ein bisschen konstruktive Kritik, die mich natürlich sehr interessiert, aber ne, so ja. Einzelkommentare natürlich auch gern gesehen. Also, klar. Bleibt uns erhalten. Das war die Ausgabe Nummer 3, 8. April 2020 in der Corona-Krisenzeit, kann man Krisenzeit sagen? Naja, in der Kontaktsperrenzeit. Haltet Abstand, bleibt gesund und hört uns nächste Woche wieder zu. Gebt Kommentare. Ich bin der Pascal von Gravel News. Dabei war heute der Biking Tom von bikingtom.com. Alles klar. Zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, dass du dabei warst, Tom. Ja, danke, Pascal. Tschüss.